Was willst du bloß von ihm? Und was hat er, was ich nicht hab? Was hat er mit dir gemacht? Was hat er dir erzählt? Glaubst du, dass er dich glücklich macht? Sag mir, wo warst du die ganze Nacht? Hab mir so oft gesagt, du hast mich nicht verdient. Doch seit du fehlst, war ich nicht mehr so verliebt. Ich weiß, dass du weg bist, und ich weiß, das war mein größter Fehler. Komm, lass uns vergessen, was mal war, und wir lieben uns wieder. Wie am allerersten Tag. Komm, wir lieben uns wieder, wie beim allerersten Mal. Und es wird so wie früher. Bin ich schuld an all dem Scheiß? Es gehören doch immer zwei dazu. Alles falsch, egal wie ich es auch tu. Ich hab das so doch nicht gewollt. Hab nicht verstanden, was du eigentlich suchst. Diese Stille zwischen uns lässt mir keine Ruhe. Hab mir so oft gesagt, du hast mich nicht verdient. Doch seit du fehlst, war ich nicht mehr so verliebt. Ich weiß, dass du weg bist, und ich weiß, das war mein größter Fehler. Lass uns vergessen, was mal war, und wir lieben uns wieder, wie am allerersten Tag. Komm, wir lieben uns wieder, wie beim allerersten Mal. Und es wird so wie früher. Ich weiß, dass du weg bist, und ich weiß, das war mein größter Fehler. Komm, lass uns vergessen, was mal war, und wir lieben uns wieder. Lass uns vergessen, was mal war.